Tochter Ocke Dillon erinnern. Er war der erste Europäer, dessen Gesicht zu uns aus dem Weltall kam. Und als erster offiziell anerkannter Informationsvermittler gelang es ihm, uns Nachricht von außerirdischen Intelligenzen zu geben. Im Jahre 2086 verschwand Ocke Dillon, angeblich spurlos. Seine Kollegen waren nicht in der Lage, ihn aufzufinden. Seit einem Jahr nun liegt uns Ocke Dillons letzter Bericht vor. Aber Dillons Tonaufzeichner wurde uns aus Quellen zugespielt, die die Europäische Kulturkommission in Brüssel an der Echtheit dieses Dokuments zweifeln ließ. Sie empfahl uns, und wir danken der Kommission wie immer für ihre Empfehlungen, auf eine Ausstrahlung vorläufig zu verzichten. Erst die diesjährige Frühjahrskatastrophe in der Stadt, deren Namen wir nie vergessen werden, hat diese Empfehlung überholt. Eine Empfehlung der Europäischen Kulturkommission folgend müssen wir Sie bitten, Ihr besonderes Ohrenmerk auf das Handeln einiger verantwortungsloser Elemente zu richten, die ihren Eigennutz höher bewerteten als die Sicherheit, die uns allen die bekannten Status-Quo-Verträge zwischen der ersten und der zweiten Welt gewährleisten. Eine Durchsage. Euro-Orbiter 3 meldet beginnende Hurrikanbildung über Feuerland. Teddy Bär wird deshalb nicht wie vorgesehen mit 3-2 Macht, sondern mit 4-3 Macht fliegen. Passagiere, die ihre verfrühte Ankunft melden müssen, bitte sofort zum Telegraph. Entschuldigung, ich werde zum Flugfeldmanager. Bin ich hier richtig? Diese Tür doch. Danke. Wie kommen Sie rein, Ocke Dillon? Danke. Können Sie denn durch Ihre Tür hindurchsehen? Ich habe hier überall meine Augen. Kann ich nicht gleich... Ich muss Sie mit einigen Formalitäten vertraut machen. Setzen Sie sich. Schön, dass Sie kein Gepäck bei sich haben, den vorgeschriebenen Anzug tragen. Es gibt immer wieder Leute, die sich von einem unsinnigen Erinnerungsstück oder einem alten Paar Schuhe nicht trennen können, was? Unsere leichten Gleiter zwingen uns aber auf jedes Gramm zu achten, wie? Ich freue mich, Ocke Dillon, Sie mal von Nahen zu sehen, wenngleich der Anlass... Naja, sagen Sie, haben Sie sich diesen Entschluss wirklich reiflich überlegt? Tja, ich wäre wohl sonst nicht hier. Die Stadt, deren Namen fest in unserem Herzen ist, bietet Ihnen zwar alles Lebensnotwendige, aber wenig Luxus, was? Darauf kann ich verzichten. Gefällt es Ihnen nicht mehr in der ersten Welt? Wie? Es gefällt mir hier ausgezeichnet. Ich habe mehrfach erklärt, dass mir die erste Welt als die beste aller Denkbaren erscheint. Aber? Sagen Sie, ist es Ihre Aufgabe, mich nochmals zu verhören? Ja, Sie werden auf Holographie, Radiophonie und Television verzichten müssen? Ja, wie? Das ist mir bekannt. Unsere Magnetkontrolle hat unter Ihren linken Rippen einen metallischen Körper entdeckt. Könnte das ein Tonaufzeichner sein, was? Ja, sicher könnte es das sein. Aber wie Ihnen dieses Papier vom NASA Medical Center bestätigt... Sie tragen einen Herzschrittmacher. Dann brauchen Sie ärztliche Aufsicht, was? Ach was, das Ding hält mich noch 5-6 Jahre auf Trab und das reicht mir. Ja, das sagen Sie jetzt. Mit Ihren 86 Jahren sind Sie noch reichlich jung. Sie könnten 150, 160 alt werden mit Ihren Verbindungen. Ich müsste mir nur ein neues Herz, eine neue Lunge, eine neue Leber und neue Gelenke einbauen lassen. Außerdem eine kleine DNS-Korrektur. Das ist mir zu mühsam, verstehen Sie? Na, wer so viel gesehen hat wie Sie... Ja, eben. Also können wir jetzt die Formalitäten erledigen? Der Verkehr zu der Stadt, deren Namen fest in unserem Herzen ist, wird nur über Luftkraftgleiter aufrechterhalten. Rückflüge sind nicht vorgesehen und da wir aus bekannten Gründen jede Werbung für die Stadt, die wir nie vergessen werden, unterlassen müssen, wird auch kein Bulletin über Ihre Abreise herausgegeben. Ja, das ist mir recht. Wenn Sie hier unterzeichnen wollen. Wo steht der Gleiter? Ich zeige Ihnen den Weg zum Katapult. Eine alte Dame fliegt mit Ihnen. Ich bin so glücklich, dass ich nicht alleine fliegen muss. Würden Sie sich neben mich setzen? Ja, bitte. So komfortabel wie in unseren Supermachs ist es hier nicht gerade, aber immerhin. Warten Sie mal. Warum hat die Kiste denn keine Fenster? Vielleicht, damit wir nicht sehen, wenn wir abstürzen. Das sind ja feine Aussichten. Die Tür ist abgeschlossen. Wohin geht es dort? Zum Steuerteil, denke ich. Hier spricht die automatische Bordelektronik. Ich begrüße Sie auf unserem Fluge zu der Stadt, deren Namen wir nie vergessen werden. Würden Sie sich bitte setzen und anschnallen? Jeder Versuch, die geschlossenen Türen zu öffnen, ist sinnlos und würde nur die Sicherheit des Fluges gefährden. Unsere Flugzeit zu der Stadt, deren Namen fest in unserem Herzen verschlossen ist, wird 1 Stunde und 50 Minuten betragen. Unsere Startrakete wird in einer Höhe von 10.000 Metern abkuppeln. Lassen Sie sich durch die Trennungsgeräusche nicht beunruhigen. Die automatische Bordelektronik meldet sich kurz vor der Landung wieder. 6, 5, legen Sie sich ganz zurück. 3, Sie denn Erfahrung 2, mit Raketen? 1, 0. Oh, mir wird... verlieren jetzt zunehmend an Höhe. Es wäre ein besonderer Witz dieser Reise, wenn man uns gegen eine Wand oder gegen einen Schrotthaufen setzt. Ich gelte als verschollen. Wahrscheinlich wir beide. Tja, das würde die Sache vereinfachen. Meinen Sie, wir landen schon? Ja, kann sein. Bin ich lange ohnmächtig gewesen? Fast eine Stunde. Es tut mir leid, dass ich Ihnen Mühe gemacht habe. Das war der Blutdruckabfall im Gehirn. Ah, Sie sind Ärztin? Ja, ich bin es gewesen. Bis zum 75. Warum fliegen Sie in diese Stadt, deren Namen, und so weiter? Ich will meinen Sohn noch mal wiedersehen. Warum hat er sich nicht aussiedeln lassen? Er wird zu neugierig. Er ist Forscher. Außerdem hat er nicht geglaubt, dass es die letzte Aussiedlung sein würde. Sind Sie nicht informiert? Ja, ich habe mich damals nicht darum gekümmert. Das Problem schien mir drittrangig zu sein. Drittrangig? Ja. Ich befand mich gerade auf dem Weg zum Mars. Jetzt weiß ich, woher ich Sie kenne. Oke Dillon, nicht wahr? Ja. Oh, ich habe alle Ihre Sendungen gesehen. Wir haben Ihre Entdeckung immer wieder diskutiert. Wir haben uns gar nicht vorstellen können, dass die Außerirdischen nicht auf Säugerbasis, sondern... Oh, entschuldigen Sie, ich kann mir vorstellen, dass jeder Sie daraufhin anspricht. Und trotzdem, mein Sohn wird sich freuen. Die automatische Bordelektronik meldet sich jetzt zum letzten Mal. Wir werden in wenigen Minuten ferngesteuert landen. Sobald der Luftkraftgleiter stillsteht, wird der Ladeteil rückwärts ausgefahren. Die dadurch entstehende Öffnung dient zum Verlassen des Gleiters. Wir raten Ihnen, unverzüglich auszusteigen und sich auf schnellstem Wege zum Empfangsgebäude zu begeben. Wir hoffen, Sie hatten einen guten Flug. Sehen Sie zu, dass Sie Ihre Gurte sofort nach der Landung auseinanderbekommen. Wenn die sagen, wir sollen uns beim Aussteigen beeilen, dann meinen die das so. Oh, ich fliege nicht zum ersten Mal. Ich habe immer genügend Zeit gehabt. Wir sind hier nicht auf dem Kennedy Airport. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Können Sie nicht noch etwas schneller laufen? Sprengladung versteckt. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Habt ihr nicht bemerkt, dass irgendwo die Maschine Sprengstoff eingebaut worden ist? Ich habe nichts bemerkt. Sie wissen nichts. Lauf zur linken Tragfläche rüber. In Ordnung. Beeilen Sie sich. Die Barriere davor müssen wir schaffen. Ja, was ist denn bloß los? Die haben es gewusst. Soll ich noch hinsehen? Haben Sie Verbandszeug dabei? Nein. Lassen Sie uns in die Empfangshalle gehen. Wie sieht denn das hier aus? Wo kommt bloß der viele Schutt her? Von der Decke nehme ich an. Hallo? Ist hier wer? Herzlich willkommen, meine Freunde. Ich begrüße euch in unserer Stadt. Zwei neue Gäste gleich. Das haben wir seit Jahren nicht mehr erlebt. Sind Sie der Flughafenleiter? Ach was, den gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich bin der Tourist. Wo ist ein Krankenwagen? Da draußen liegen zwei Schwerverletzte. Ein Krankenwagen, den gibt es hier nicht. Den brauchen die beiden auch nicht. Das ist jedes Jahr dasselbe. Immer wieder finden sich ein paar Verrückte, die den Gleiter entschärfen und wieder flott machen wollen, bevor er ihnen um die Ohren fliegt. Die Sprengsätze sind sehr ordentlich angebracht, sehr zuverlässig. Kommt mit mir. Ja, was geschieht mit den... Mit den Leichen, die holt das Schutzkomitee. Aber die kommen immer erst, wenn alles vorbei ist. Ich freue mich, zwei neue Gesichter zu sehen. Sind Sie der einzige Mensch auf dem Flughafen? Kann sein. Wie war doch Ihr Name? Mein Name? Ach, weißt du, unsere Namen, das vergisst man so schnell. Man nennt mich der Tourist. Ich bin immer auf Achse. Ich reise so gern. Und jedes Jahr, wenn ein Gleiter landet, bin ich hier. Was hat euch denn hergetrieben? Ja, ich will zu meinem Sohn, Dr. Proll, Oldenburg-Allee. Das ist schwer. Namen und Straße nie gehört. Die Straßenschilder sind ja schon lange verrostet. Hier entlang, bitte. Die Türen sind verklemmt. Wir müssen dort durch das Glas. Wann hast du denn das letzte Mal von ihm gehört? Vor 30 Jahren. Was hat er denn gemacht? Er ist Genetiker. Wie viele Leute gibt es überhaupt noch in der Stadt? 15.000 vielleicht. Vorsicht, Ken. Wie sieht das hier aus? Gefällt dir unser Birkenwäldchen nicht? Vor 10, 15 Jahren sah das hier fürchterlich aus. Alles wuchs durcheinander. Wir haben uns gesagt, der Vorplatz vom Flughafen ist unser Schaufenster. Bis auf die Birken haben wir alles gerodet. Allerdings, vor 5, 6 Jahren war das ordentlicher. Was darf ich euch zeigen? Wir haben viele Sehenswürdigkeiten hier. Wollt ihr die schützenden Steine sehen? Ja, die kenne ich aus Filmberichten. Aber nicht so, wie sie jetzt sind. Unser Schutzkomitee hat einen Pappelwald davor gepflanzt. Elektronisch gesichert. Da kommt kein Störenfried mehr durch. Nein? Wie wäre es mit unserem Hochfrequenzturm? Uralte Stahlkonstruktion, steht auf 4 Füßen. Einer davon ist schon völlig verrostet. Der Turm steht so schief. Wir haben schon Wetten abgeschlossen, wann er endlich kippt. Ich hätte jetzt gerne eine Taxe und dann ein Hotel. Wie wär's denn damit? Eine Taxe? Du meinst ein Automobil. Ja. Hast du eine Batterie mitgebracht? Wo verdammt nochmal ist das nächste Hotel? Ach, es tut mir so leid, dass ich nicht mehr so gastfreundlich sein kann wie früher. Früher, als wir noch ein paar Energiequellen besaßen, da habe ich ein ganzes Villenviertel gehabt und ständige Gäste. Aber seitdem wir nur noch mit Holz heizen, der Frost, weißt du? Du, ich werde dich den Frager nennen. Bist du einverstanden? Das ist mir völlig egal. Ich würde nur gern wissen, wo wir heute übernachten. Platz ist genug. Hochhäuser aus Stahlbeton sind am besten erhalten, aber kalt. Matratzen sind meistens verfault. Ich werde euch helfen. Und wo wohnen... wo wohnst du im Allgemeinen? Mal hier, mal da. Früher habe ich wie viele ein Blockhaus am Waldrand gehabt. Das ist am bequemsten so, schon wegen der Jagd. Da fällt mir ein, früher hat es hier eine Empfangsdame gegeben. Die hat den Neuen für die ersten Tage immer Unterkunft gewährt. Ich weiß zwar nicht, ob sie noch lebt, sie war schon über 100. Wollen wir mal nachsehen? Ja. Das ist nur 5 oder 6 kurze Straßen entfernt. Die hat sich immer um alles gekümmert. Wirklich, sehr appetitlich und knusprig. Man entwickelt in der Einsamkeit viele zusätzliche und nützliche Sinne. Im vorigen Jahr habe ich mir gedacht, nein, da kommt niemand mit. Doch diesmal habe ich es gewusst, dass uns der Gleiter wenigstens ein neues Gesicht bescheren wird. Für mich selbst brate ich niemals Fleisch. Aber als ich vor ein paar Tagen einen Jäger getroffen habe, habe ich ihn gebeten, bring mir einen Hasen. Das ist ein Hase? Das ist ja fast ein Känguru. Sind die Hasen in der ersten Welt viel kleiner? Das erscheint mir ganz natürlich, dass sie bei uns größer sind. In dieser reinen, gesunden Luft? In dieser himmlischen Friedlichkeit? Meine Freunde, setzt euch zu Tisch. Wo befindet ihr euch hier? Hier lebt nur der, der freien Geistes ist und der verzichten kann auf all den Tand und Schmutz, um den die erste und die zweite Welt wetteifern und auf den die dritte Welt voll falschem Neid starrt. Nur die reine Stille der Natur, die uns geschaffen hat und die uns hier zu einer neuen Mutter wird, weil sie uns nährt. Und so mein letzter Wunsch für euch. Dieser Friede dieser Stadt begleite euch auf allen unseren Straßen. Bravo. Sehr gut. Ja, wirklich, sehr überzeugend. Lasst es euch schmecken. Ich will euch versprechen, dass ich alles tun werde, um dich, liebe Ärztin und junge Mutter, zu deinem Sohn zu bringen und dir, lieber Frager, alle deine Fragen zu beantworten. Guten Appetit. Ich bin allein. Es muss weit nach Mitternacht sein. Die alte Lederhaut hat noch stundenlang geredet. Ich vermute, sie glaubt sogar an das, was sie sagt. Ich habe nicht gewusst, auf was ich mich hier einlasse. Auf dem Weg vom Flugplatz bis zu diesem Haus sind wir keinem Menschen begegnet. Die Hälfte aller Häuser sind Ruinen von einer bizarren Lebendigkeit. Aus den Türen und Fenstern wachsen Birken und Weiden, in denen die Vögel nisten. Die Straßen sind entweder mit dem Schutt eingefallener Häuser überlagert oder durch Pflanzen aufgerissen. Unmöglich, sich hier mit einem Fahrzeug fortzubewegen. Die Leute vom Schutzkomitee sollen Treträder besitzen und auf den alten Highways, die noch befahrbar sind, und auf einer Straße rundherum vor den schützenden Steinen patrouillieren. Ich werde das nachkontrollieren, obwohl ich nicht weiß, für wen. Es ist wohl nur die alte Gewohnheit, meine Umwelt zu erkunden und auf ihre Verwertbarkeit für eine Nachricht zu... Ja, bitte? Schläfst du schon, Frager? Nein, ich rede ein wenig mit mir selbst. Stellst du dir auch selber Fragen? Es tut mir leid, dass ich dir so wenig zu bieten hatte. Du hast mir ein vorzügliches Essen geboten. Ich hätte dir gern mehr Menschen geboten. Ich werde sie schon noch kennenlernen. Ich habe auch eine Nichte. Sie ist noch sehr jung, 57. Du bist ein schöner Mann. Bist du schon 60? 86. Ach, Du siehst viel jünger aus als die meisten hier. Bist du als Mann noch... Bist du noch zeugungsfähig? Ich denke schon. Meine Cousine kann auch noch empfangen. Wir hätten so gern noch mal was Kleines. Ich würde dir ein Tretrad schenken, mit richtigen Gummireifen. Muss ich das gleich entscheiden? Nein, natürlich nicht. Kommst du mal wieder? Ich komme bestimmt mal wieder vorbei. Gute Nacht, Frager. Gute Nacht. Bleib mal stehen. Was ist denn das für Geräusch? Da bricht ein Haus zusammen. Nichts Neues. Es brechen so viele Häuser zusammen. Vielleicht war es auch nur im Hundeviertel. Was ist das? Dann verrecken vielleicht mal wieder ein paar Dutzend. Allerdings gelingt es immer wieder mal einem auszubrechen. Meistens sind es Wolfshunde. Ihr nehmt euch am besten einen starken Knüppel mit. Und wie wehrst du dich dagegen? Oh, ich habe meine Schleuder. Kannst du damit umgehen? Ich glaube nicht. Dann baue ich dir eine. Steinschleudern sind die besten Waffen, mein Freund. Die haben nie Ladehemmung. Es gibt Erfindungen, auf die die Menschheit immer wieder zurückgreifen wird. Echte Qualität erhält sich über Jahrtausende. Haben wir es noch weit? Oh ja. Wenn der Mann nun doch keinen Stadtplan hat? Frager, warte es doch ab. Wir haben viel Zeit. Finder! Hörst du mich? Finder! Ich bin's! Der Tourist! Lass uns durch! Verschwindet! Ich habe diese Straße zu meinem Bezirk erklärt! Ist da einer wahnsinnig geworden? Wenn er was gefunden hat, wird er durch. Ich kenne ihn. Bleibt in Deckung. Er lässt uns hier nicht lebend raus. Finder! Ich habe zwei neue hier. Die suchen nichts. Und ich brauche nichts. Ich schwöre dir, ich vergesse sofort, wo ich dich gesehen habe. Leg deine Maschinenpistole beiseite. Dann gehen wir. Frager, du musst ihn ablenken. Ich versuche, ihn von der Seite zu erwischen. Okay. Finder, hör mir mal gut zu. Ich bin gestern angekommen. Wir wollen zu einem Mann, der einen Stadtplan haben soll. Wir müssen hier durch. Und ich lasse mich nicht einfach umlegen. Ich habe auch eine Waffe. Einen Knüppel! Ich rate dir, bleib, wo du bist. Wenn du mir zu nahe kommst, dann schieße ich. In einem Knüppel! Noch einen Schritt und es war dein letzter. Ja, schieß doch! Ich schieße keine Löcher in die Luft. Ich schieße dir höchstens eins in den Schädel. Ich hol dich jetzt. Ah! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Sind Sie verletzt? Ich kann ihn, ich halte es nicht mehr aus. Alle Neuen drin zu Anfang erst mal durch. Das legt sich. Na, Frager, hast du jetzt etwas mehr Achtung vor meiner Schleuder? Wollen sehen, was er gefunden hat. Hast du ihn getötet? Ach was, ich benutze stumpfe Steine. Nimm ihm die Waffe fort, er wird bald wieder bei sich sein. Das ist ein schönes altes Museumsstück. Das werde ich behalten. Die ist doch viel zu schwer. Ich rate dir, gewöhne dich an eine Schleuder. Die Munition dafür geht dir in dieser Stadt nicht aus. Komm mal runter. Ja? Sieh dir das an. Reifen. Tretradreifen. Luftdicht verpackt. Völlig neu. Dieser arme Irre. Ich denke, die sind so kostbar hier. Es geht das Gerücht, dass man die Reifen beim Schutzkomitee gegen neues Werkzeug eintauschen kann. Ich habe einen gekannt, der das Geschäft machen wollte. Sie haben ihn geprügelt, bis er den Fundort auch so gezeigt hat. Aber wir könnten uns noch ein paar Treträder zurechtmachen. Verboten. Ich bin jetzt bewaffnet. Die sind besser bewaffnet. Ich denke, die bleiben nur im Bereich der schützenden Steine. Ehe du eine Straße findest, auf der du fahren kannst, bekommst du plötzlich einen Stein an den Hinterkopf. Wenn du wieder aufwachst, ist das Rad verschwunden. Falls du wieder aufwachst. Sieh mal, was ist das denn? Hast du das schon mal gesehen? Warte mal. Tja, irgendwo. Ich glaube, man muss hier drehen. Irgendwo muss da eine Kurbel sein. Musik? Ist das ein Fund? Explodiert das jetzt? Ich vermute, die Feder ist gerissen. Wird verrostet gewesen sein. Kannst du das reparieren? Na, vielleicht. Das ist eine Kostbarkeit. Musik. Wir haben Musik. Wird euch das wenig nützen? Sicher, ich kann ihn suchen. Wenn ich mich bloß erinnern würde, wie die Straße, in der ich wohne, geheißen hat. Wenn wir das nicht wissen, nützt euch ein Stadtplan auch nichts. Ich kann den Weg, den wir vom Flugplatz hierher zurückgelegt haben, rekonstruieren. Das kannst du. Bitte, bitte suchen Sie weiter. Ja, ich will mir alle Mühe geben. Wenn ich ihn finde, fällt mir vielleicht auch unser Straßenname wieder ein. Mein Großvater, er war der letzte Bürgermeister der Stadt. Er hat mir den Stadtplan erklärt. Da war ich noch ein kleiner Junge. Hier, hat er gesagt, hier wohnst du. Und wenn du zum Edukationscenter willst, brauchst du nur, um diese zwei Ecken zu biegen. Ja. Dann weiter? Ja, diesen Weg bin ich dann immer seltener gegangen. Wir hatten keinen mehr, der uns die Lernmaschinen einrichten und erneuern konnte. Und wir haben uns einen Spaß gemacht, die Elektronik der Maschinen so zu verschalten, dass sich die Roboter nur noch gegenseitig ausfragten und zensierten, bis sie durchgebrannt waren. Warum habt ihr die Stadt nicht verlassen, solange ihr es noch konntet? Mein Großvater hatte so gewisse Hoffnung. Er war es doch gewesen, der der Zweiten Welt die schützenden Steine abgekauft hatte. Nicht? Er hat sie erhöhen und modernisieren lassen und geglaubt, dass uns dadurch nicht mehr so viele Menschen verloren gehen. Wie soll ich das verstehen? Ich denke, die schützenden Steine waren errichtet worden, um die Flüchtenden von drüben aufzuhalten. Ja, das ist schon richtig. Aber es sind uns immer mehr fortgelaufen. Fachkräfte vor allem. Bis die Zweite Welt energisch protestierte. Die wussten ja auch nicht mehr, wohin mit all den Leuten. Wir haben dann das Schutzkomitee eingerichtet. Leider ist es dadurch zu ganz erheblichen öffentlichen Streitereien gekommen. Wenn ich bloß wüsste, wo der Plan liegen könnte. Wie sieht dein Sohn denn aus? Groß, helle graue Augen, Genetiker. Sagt dir das was, Thomas? Überhaupt nichts. Was tat er, als Sie das letzte Mal von ihm hörten? Er wollte Bären so groß wie Köpfe züchten. Der Züchter? Natürlich. Das muss der Züchter sein. Den kenne ich. Wo finde ich ihn? Warte. Warum nimmst du deine Schleuder in die Hand? Dort hinter der dicken Eiche steht einer. Lass es doch mit der Schleuder. Ich habe noch nie einen Menschen angegriffen. Mortimer! Bleib stehen, wer seid ihr? Mortimers Mutter. Wer ist Mortimer? Bist du der Sohn vom Züchter? Ich bin der Sohn vom Züchter. Das hier ist seine Mutter, wir sind Freunde. Bleib stehen! Vater! Häng dir deine Schleuder über, Tourist. Wie wär's, wenn du deine Waffe auch mal aus der Hand legst? Wer seid ihr? Mortimer. Wer bist du? Meine Mutter? Tatsächlich könnte sein. Was willst du hier? Ich meine, wie kommst du hierher? Ich bin gestern, ich wollte dich sehen. Ich bin so überrascht, entschuldige. Lass dich umarmen. Du bist dein Sohn? Wer ist das da? Das ist Oke Dillon, der Reporter. Entsinnst du dich? Er ist mit mir gekommen. Was willst du hier? Und warum kommst du gerade jetzt? Was heißt gerade jetzt? Ich habe nicht vor, euch zu stören. Ich danke euch, dass ihr mir meine Mutter hierher gebracht habt. Ihr entschuldigt uns jetzt, nicht wahr? Wie ist das, Tourist? Sucht ihr euch hier ein Haus für die Nacht oder wollt ihr gleich weiterziehen? Dort in östlicher Richtung findet ihr noch ein paar brauchbare Häuser. Vor einer halben Stunde habe ich mich von dem Touristen getrennt. Er will weiterwandern, geradeaus, hat er gesagt. Er hat seine Spieluhr in die Armbeugen genommen, als wäre es ein Baby. Irgendwann wird er hier wieder anklopfen. Er hat mir gestern Abend sehr geholfen. Der unfreundliche, abweisende Empfang hat uns beide verblüfft. Eine ungewöhnliche Begrüßung. Ein Becher Saft und ein kalter Hasenlauf gehören zum Minimum einer Begrüßung, sagt der Tourist. Und wenn die Sonne ins letzte Viertel sinkt, sollte, selbst wenn keine Matratzen zur Verfügung stehen, das Dach angeboten werden. Der hat was, hat der Tourist gesagt. Da ist was nicht in Ordnung. Der Tourist hat mich gelehrt, zieh nie in ein Haus, das bis vor kurzem bewohnt war, aber verlassen ist. Sonst kann es passieren, dass dir das Haus in der ersten Nacht auf den Kopf fällt. Suche ein Haus in der Nähe einer Straßenpumpe, pumpe Wasser, warte, bis Vögel kommen und trinken. Zappeln rote Würmer im Wasser, kannst du dir das Warten ersparen, der Brunnen ist gesund. Findest du Mücken in einem Haus, das dir verlassen erscheint, kommen die Bewohner zurück oder sie haben sich vor dir versteckt, sei besonders vorsichtig. Diese und andere Regeln hat er mir einzuprägen versucht. Er hat mich aufgefordert, nach diesen Regeln ein Haus zu finden. Ich habe eine Villa gefunden. Eine Villa, deren Fassaden mich an ein altes kleines Hoftheater erinnert. Ich kenne nur Hochhausappartements oder die Bungalows in Raumfahrerhäfen. Die obere Etage ist reichlich verwüstet. Eine Wand ist eingefallen, die anderen sind etwas feucht, aber noch fest. Im Parterre habe ich 3 trockene Räume mit guten Feuerstellen gefunden, einige alte Holzmöbel und Geschirr, außerdem eine bequeme Hängematte aus nicht faulendem Dederon. Der Tourist sagt, es ist ein besonders wertvoller Besitz. Ich muss mir Zudecken organisieren, bevor die Nächte kalt werden. Frager, wo bist du? Bist du hier? Leg doch die Waffe weg, ich bin der Sohn vom Züchter. Das sehe ich. Und wie hast du mich gefunden? Ich bin euch gestern Abend nachgeschlichen. Was willst du? Dir Grüße bringen von meinem Vater und von meiner Großmutter. Darf ich mich setzen? Ja, bitte. Ich möchte dich zum Essen einladen. Ich habe heute früh ein Wildschwein geschossen. Meine Großmutter wird es zubereiten, bevor es dunkel wird. Ich habe auch wilde Petersilie gefunden. Wirst du kommen? Ja, danke. Ich muss dich etwas fragen. Mutter hat mir erzählt, wer du bist. Ich hatte schon von dir gehört, über Dritte und Vierte. Ist das wahr, dass du Außerirdischen begegnet bist? Wie alt bist du? Ich glaube, etwas über 30. Lebst du gerne hier? Ich kenne nichts anderes. Möchtest du hier fort? Wie denn? Kennst du einen Weg? Nein, ich frage ja nur. Ich kenne keinen Weg. Ich glaube auch nicht, dass ich... Ja, gut, gut. Wie sind Sie? Viel intelligenter als wir? Mein Vater erinnert sich, du bist vom Mars gekommen, in einem steuerlosen Raumschiff. Die beiden Piloten hatten sich gegenseitig umgebracht. Warum? Irgendeine Art von Raumkoller. Wollten dich die Außerirdischen retten? Wieso sind sie gerade zu dir gekommen? Patrouillieren sie ständig in unserem Sonnensystem? Warum kommen sie nicht zu uns? Du bist bei ihnen gewesen. Sie haben dich auf ihren Planeten gebracht. Wie lange bist du bei ihnen gewesen? Ihr Planet hat eine andere Umdrehungsdauer und unsere Uhren waren ausgefallen, vielleicht ein Vierteljahr. Und deren Planet ist nicht in mehrere Welten eingeteilt? Nein. Unsere sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Probleme sind ihnen seit Jahrtausenden unbekannt. Dort gibt es nur Ruhe, Zufriedenheit, Vernunft? Ich habe es so gesehen. Warum kommen sie nicht zu uns? Vielleicht ist ihnen dieser Planet zu dreckig. Warum helfen sie uns nicht? Tja. Wüsstest du darauf eine Antwort? Sie müssen uns helfen können. Wir könnten uns nur selber helfen. Aber es sieht nicht so aus, als ob wir das können. Sie müssen uns helfen können, Sie müssen. Willst du sie zwingen? Ich würde sie zwingen, wenn ich es könnte. Meinst du nicht, dass sie das von uns allen befürchten? Sie müssen. Ich lebe jetzt seit einer Woche in meiner Villa. Ich habe mich wohnlich eingerichtet, ich habe Decken gefunden, Matratzen und Teppiche, Werkzeug und eine Tonne mit brennbarem Öl, das ich über mehrere Lampen verteile. Aber ich habe mir Fensterläden gezimmert, die ich nachts genauso fest verrammle wie meine Haustür. Schon mehrmals ist jemand, ohne sich zu zeigen, nachts um mein Haus geschlichen und ich habe mich beherrschen müssen, um nicht sinnlos in die Dunkelheit zu schießen. Ich ertappe mich dabei, wie ich zum 3., 4. Mal die Verriegelung meiner Haustür überprüfe. Die zweite Welt will uns blenden und uns unseren ruhigen Schlaf rauben, hat mir der Tourist gesagt. Ich bin nicht dahinter gekommen, ob er wirklich daran glaubt. Er hat mich nur ängstlich angestarrt, als ich ihn gefragt habe, ob er schon mal nachgeschaut hätte, was sich hinter den schützenden Steinen befindet. Das Chaos, hat er gesagt. Von unseren Straßen aus sehen wir hinter den schützenden Steinen nur einen Betonturm, auf dessen Spitze eine große Metallkugel sitzt, die im Sonnenlicht ein goldenes Kreuz abstrahlt. Der Tourist fürchtet sich vor diesem Kreuz. Ich habe ihm gesagt, dass der Turm ein alter Fernsehturm ist und das goldene Kreuz ist eine Lichtreflexion, wie sie auf allen polierten Metallkugeln wiederzufinden ist. Er hat mir aber nicht geglaubt. Ich habe versucht, einmal hinter diese Steine zu blicken. Es gibt hier Hochhäuser, wenngleich längst nicht so viele wie bei uns in der ersten Welt. In allen habe ich das Gleiche festgestellt. Alle Aufgänge, Aufzugsschächte und Notleitern sind oberhalb des sechsten Stockwerkes zubetoniert, wahrscheinlich meterdick oder abgerissen. Vor einer Mauer, die 80 Zentimeter tief aufgepickelt war, habe ich ein Gerippe gefunden. Das Schutzkomitee hat ganze Arbeit geleistet. Der Züchter hat mir geraten, bau dir einen Heißluftballon. Aber er hat dabei gelacht. Er ist ein kluger Mann. Er hat vor 2 Jahren mal einen Ballon aus Perlon zusammengeklebt, ihn mit heißer Luft gefüllt und aufsteigen lassen. In einer Höhe von knapp 100 Metern ist er durch einen scharf gebündelten Lichtstrahl zerschnitten und zerstört worden. Ich habe den Züchter gefragt, ob er weiß, woher der Lichtstrahl gekommen ist. Er sagt, er war nicht darauf vorbereitet, genaue Winkelberechnungen durchzuführen. Er misstraut mir. Er hat mir verboten, eine seiner vielen Tauben, die auf seinem Dach leben, abzuschießen. Es sind sehr eigenartige, grüne und orangefarbene Tauben, größer, als ich sie je gesehen habe. Er braucht sie für seine Versuche, sagt er. Verschweigt aber, um was für Versuche es sich handelt. Es schleicht schon wieder jemand um mein Haus. Vorwärts, dort in die Ecke! Was willst du mit mir machen? Los, setz dich dorthin! Oh, mein Genick ist doch nicht aus Holz! Du schleichst seit Tagen um mein Haus. Was willst du? Willst du was stehlen? Willst du mein Haus? Willst du mich umbringen? Hat dich jemand geschickt? Na los, rede! Oh, sei nicht so grob. Ich will wissen, was du hier zu suchen hast. Bist du allein? Ja, ich bin allein. Wie viele Tage schleichst du hier schon rum? 3 Tage. Was soll das? Warum sagst du nicht, was du willst? Ich musste dich doch erst mal kennenlernen. Kennenlernen? Wofür? Von Narben bist du noch schöner. Findest du mich attraktiv? Bin ich denn noch jung genug? Ich verstehe dich nicht. Ich habe das Tretrad gleich mitgebracht. Es steht nicht weit von hier. Ich habe es gut versteckt. Du kannst es dir vorher ansehen. Es ist vollkommen intakt. Vorher? Was willst du? Wer bist du? Ich bin die Nichte der Empfangsdame. Ach so. Ja, sie sagt, sie hat mit dir über mich gesprochen. Sie will dir das Tretrad schenken, wenn du mich... Nein, nein, nein, ich habe nicht zugesagt. Ich habe gesagt, ich muss es mir überlegen. Und ich habe es mir überlegt, ich brauche kein Tretrad. Wie kommst du überhaupt hierher? Der Tourist hat mir den Weg verraten. Ja, warum nimmst du denn nicht den Touristen? Das ist doch auch ein sehr, sehr schöner Mann. Er ist doch nicht mehr fruchtbar. So, hast du das schon ausprobiert? Alle Männer sind hier unfruchtbar. Jedenfalls alle, die sich längere Zeit in den grünen Wäldern aufgehalten haben. Und das sind die meisten. Das soll an dem Atommüll liegen, den sie dort vergraben haben. Ich bin nie dort gewesen. Ich will keine Kinder. Wieso? Kriegst du auch ein Kind, wenn du mich befruchtest? Ich habe dir noch was anderes mitgebracht. Vielleicht gefällt dir das besser als ein Tretrad. Meine Tante hat gesagt, früher sollen die Männer vor einer Befruchtung gern davon getrunken haben. Sieh in meine Tasche. Bitte. Was ist denn da drin? Das ist ja... Verdammt nochmal, das ist ja richtiger uralter Whisky. Gefällt dir das? Kannst du noch mehr davon besorgen? Meine Tante weiß, wo ein ganzes Fass davon steht. Willst du es haben? Darf ich mich jetzt ausziehen? Oh, bitte nichts überstürzen. Aber es wird bald wieder hell draußen. Darf ich noch ein paar Schluck trinken? Meine Tante sagt, Befruchtungen werden nur nachts vorgenommen. Gefallen dir meine Schenkel? Sie sind kräftig. Und mein Schoß ist ein... Ich habe eine fantastische Entdeckung gemacht. Seit Tagen durchsuche ich ganz systematisch Häuser abseits gelegener Straßen. Ich habe neben Haufen von Müll einige nützliche Kleidungsstücke aus Kunststoff gefunden, Konserven, Waffen und viele elektrische Geräte, die noch brauchbar wären, wenn ich eine Energiequelle hätte. Aber gerade die habe ich nicht auftreiben können. Batterien waren ausgetrocknet, Dynamos verrostet. Vor allem fehlt Kraftstoff für Motoren, die eventuell noch zu reparieren wären. Doch eben hatte ich Glück. In einer versiegelten Leichtmetallkiste habe ich ein antikes Filmvorführgerät gefunden, das durch eine Handkurbel betrieben wird. Und diese Handkurbel setzt gleichzeitig einen kleinen Dynamo in Bewegung, der einer Glasleuchte Energie zuführt. Neben dem Gerät habe ich alte Filme entdeckt, die mindestens 100 Jahre alt sein müssen. Ich werde das Gerät dem Sohn des Züchters schenken. Zum ersten Mal wird er Landschaft in bewegten Bildern sehen und Fahrzeuge. Du sprichst ja mit dir selber. Mann, hast du mich erschreckt. Willst du mir endlich sagen, was hier los ist? Wir sind gleich da. Wo? Am Wildtiergefängnis. Warum wird hier geschossen? Vorsicht! Wir müssen jetzt in Deckung bleiben! Seid doch vernünftig! Geht nach Hause! Und ich sage euch, zum letzten Mal gebt das Tier heraus! Vergesst nicht, dass ich Handgranaten habe! Ich hole mir eins von den Tieren! Finden da wieder seine Hände im Spiel? Es gibt hier im Wildtiergefängnis eine klapprige Kuh und einen zittrigen Bullen. Sie haben sich nicht mehr fortgepflanzt. Und die Wärter haben uns immer eingeredet, dass deren Fleisch giftig ist. Jetzt hat der Finder in einem Buch entdeckt, dass das gelogen ist. Außerdem hat er herausgefunden, dass sie ein Kalb versteckt halten. Eines der Tiere sollen sie herausrücken. Meinetwegen die Kuh. Und deswegen würdet ihr kämpfen? Ja, du etwa nicht. Menschen töten, eventuell selber getötet werden und dieser alberne Tanz nur um ein Kalb? Frager, bitte, lass mich nicht im Stich. Hört uns bitte zu! Wir haben uns beraten. Wir erkennen euer Recht auf das Kalb grundsätzlich an. Aber der Zeitpunkt, es auszuliefern, ist noch zu früh. Wir lassen uns durch eure Ungeduld nicht unsere Arbeit zugrunde richten. Vielleicht haben wir im nächsten Jahr bereits 3 oder 4 Kälber. Dann könnt ihr sogar 2 davon haben. Ausflüchte! Wir bieten euch eine junge Riesenschildkröte an. Ich will das Kalb und das hole ich mir jetzt. Schildkröte ist eine Delikatesse. Finder, hör mal, der Frager behauptet, Schildkröten sind eine Delikatesse. Ach, haltet euch da raus, wenn ihr nicht mitkämpfen wollt. Doch, ich will ja, aber... Ach, wir werden ja sehen, wie euch meine Handgranaten gefallen. Hier spricht das Schutzkomitee. Der Kampf ist sofort zu beenden. Andernfalls werden wir beide Seiten in kürzester Zeit dazu zwingen. Und um eine Wiederholung dieses Vorfalls zu vermeiden, wird das Schutzkomitee das umstrittene Kalb in seine Obhut nehmen. Ach, ihr Hunde hier. Ihr wollt das Kalb doch wohl selber fressen. Jetzt haben sie ihn umgebracht. Das war eine Strahlwaffe. Dass Wasser so blau sein kann. Das ist das Mittelmeer. Und so bewegt. Gegen den Pazifik ist das Mittelmeer eine harmlose Pfütze. Diese Mädchen sind wunderschön. Das nannte man damals wohl schon eine Frau. Diese Frau möchte ich haben. Die dürfte inzwischen über 130 Jahre alt sein, wahrscheinlich. Ist sie längst tot? War früher viele Frauen so schön? Deine Mutter war auch schön. So was gibt's heute nicht mehr. Die ganze Welt ist voller schöner Mädchen. Habt ihr in der ersten Welt viele solcher Frauen? Millionen. Und sicher in allen drei Welten. Großmutter, ist das wahr? Ja, mein Sohn, es ist wahr. Der Bruder deines Vaters, er lebt in Tokio. Der hat 5 Töchter. Die jüngste ist 15. Und die Älteste ist 32. Eine ist schöner als die andere. Ich werde auch so eine Frau haben. So, bitte. Und ich werde mit so einer jungen Frau ans Mittelmeer reisen. Ich verbiete dir, diesen Unsinn zu reden. Ich rede keinen Unsinn. Ich werde genau die Stelle, die ich eben im Film gesehen habe, suchen. Du hast meinem Sohn ein schlechtes Geschenk gemacht. Der Frager hat mir das beste Geschenk meines Lebens gemacht. Frager, mein Vater misstraut dir. Bist du ein Spitzel? Eine idiotische Frage. Ich bin kein Spitzel. Kannst du das beweisen? Nein. Aber ich habe dieses Gerät nicht nur dir, sondern auch deinem Vater geschenkt. Meinst du, ich wäre durch ein paar bewegte Bilder zu gewinnen? Ich dachte mehr an den Dynamo in diesem Gerät. Vielleicht kannst du damit einen Radioempfänger betreiben. Wenn du willst, auch einen Sender. Warum benutzt du den Dynamo nicht selbst dafür? Ich verstehe wenig von Hochfrequenztechnik. Außerdem, ich habe nichts mehr zu senden. Das, was ich hier empfangen könnte, das interessiert mich nicht. Ich kann euch sagen, was ihr hören werdet. Ein Raumgleiter über Sibirien abgestürzt, 20 Tote. Die Landnahme der Chinesen in Australien macht Fortschritte, 10.000 Tote. Und von den Millionen, die verhungern, da wird schon gar nicht mehr gesprochen. Mir kommt das Kotzen. Dir kommt das Kotzen, wenn du an deine Welt denkst. Kannst du dir nicht vorstellen, dass mir das Kotzen kommt, wenn ich an meine Stadt denke? Ach, Kinder. Es ist spät. Ich schlage vor, den Abend zu beenden. Sie haben sehr schön auf diesem Ding da gespielt. Es ist ein Spinett. Das hat mir gefallen. Ja, wissen Sie nicht, dass man Stummfilme immer mit Pianomusik begleitet? Ich begreife dich nicht. Hat dir der Tod des Finders nicht gereicht? Ein Haufen Asche ist von ihm übrig geblieben. Ich gehe unbewaffnet dorthin. Ich habe nicht die Absicht, mich mit Ihnen in einen Streit einzulassen. Das wird dir wenig nützen, wenn die sich mit dir streiten wollen. Du hattest uns doch vorgeschlagen, die schützenden Steine gleich nach unserer Ankunft zu besichtigen. Ja, ich hätte euch zu einem Aussichtspunkt geführt, der erlaubt ist, aber ich würde mich nie zum Hauptquartier des Schutzkomitees wagen. Sag mir, was willst du da? Mich vorstellen. Ihnen mein Gesicht zeigen. Ihnen sagen, wer ich bin. Warum sagst du nichts? Was ist los? Sie kennen dein Gesicht. Seit deiner Ankunft. Sie wissen, wer du bist. Sie haben am Flughafen Fernblickaugen und Fernhörohren installiert. Und woher haben sie die? Na, woher wohl? Du hast sie mitgebracht. Ich? Ja, du. Ich habe vor Jahren mal zugeschaut, wie sie den Lastteil eines Gleiters entluden. Sie hätten mich getötet, wenn sie mich entdeckt hätten. Ich habe damals Geräte gesehen. Vielleicht waren es auch Waffen. Die kennst selbst du nicht alle. Ich habe Angst vor ihnen. Vielleicht lassen sie dich in ihr Hauptquartier hinein. Heraus. Kommst du nicht. Oder sie verpflichten dich, Mitglied vom Schutzkomitee zu werden. Wer kontrolliert denn das Schutzkomitee? Wer schon? Niemand. Ich verlasse dich jetzt. Aber ich rate dir, wenn du zum Schutzkomitee willst, benutze nur Seitenstraßen. Und wenn du klug bist, gute Tage, mein Freund. Gute Tage. Bringt ihn heraus. Lasst mich. Ich habe nichts getan. Lasst mich los. Wir sind sehr erfreut, dich zu sehen. Wir suchen dich schon seit 5 Tagen. Aber so ergeht's einem, wenn man faul ist und sich nicht gründlich genug vor uns versteckt. Ich wollte mich gar nicht verstecken. Was habe ich getan? Du sendest, mein Freund. Du versuchst, mit der zweiten Weltverbindung aufzunehmen. Willst du verraten nehmen? Was hast du denn verraten? Ich habe ja gar nichts zu verraten. Ich habe auch nichts gesendet. Ich habe das Ding gefunden. Ich habe daran herumgespielt. Und hast deinen Wohnsitz jedes Mal gewechselt, nachdem du an diesem Feldtelefon herumgespielt hast? Ich habe keinen festen Wohnsitz. Ich wohne mal hier. Schau mal, was das ist. Das ist ein Funkpeilgerät. Was ist das? Was wollt ihr mit mir machen? Leg dich hin. Ich rede jetzt nicht. Sohn, dunkle Palappen ins kalte Wasser. Ich muss dir... Ruh dich erst mal aus. Ach, trinken Sie einen Schluck. Danke. Ist jemand hinter dir her? Nein, nein. Du... Sie hätten einen Gehirnschlag bekommen können. Du darfst nicht senden, hörst du? Du musst jetzt nicht reden. Die Lappen. Einen Lappen aufs Herz, den anderen auf die Stirn. Danke, danke. Das geht schon. Danke. Ich habe sie beobachtet. Wen? Leute vom Schutzkomitee. Sie haben einen Mann verhaftet und zusammengeschlagen. Er hatte ein Feldtelefon gefunden und daran herumgekurbelt. Sie haben Funkpeilgeräte. Du darfst in keinem Fall mit meinem Dynamo... Ich weiß. Du weißt, dass sie Funkpeilgeräte haben? Seit langem weiß ich das. Und warum hast du mein Dynamo... Warum hast du meinen Vorschlag zu senden nicht sofort zurückgewiesen? Ich habe gedacht, dass du mich aufs Kreuz legen willst. Ich wollte erst mal abwarten. Es tut mir leid. Ich glaube dir. Ich werde jetzt gehen. Nein, bleib noch. Ich muss mit dir reden. Und ich hoffe, dass ich dir vertrauen kann. Ich habe vor Jahren mal versucht zu senden, nicht hier, an einem anderen Ort. Bald darauf habe ich sie mit ihren Peilgeräten kommen sehen. Ich habe deshalb auf andere Weise nach draußen Kontakt aufgenommen. Ein Freund von mir, auch ein Genetiker, der vor 20 Jahren die Stadt verlassen und sich hinter den schützenden Steinen angesiedelt hat, dieser Mann hatte eine neue Art Tauben gezüchtet. Ich habe den Tieren damals keine Bedeutung beigemessen. Dann habe ich aber in alten Büchern gelesen, dass man früher Tauben als Nachrichtenüberbringer benutzt hat. Da habe ich begonnen, die Tauben meines Freundes noch einmal nachzuzüchten. Es hat Jahre gedauert. Ich habe dann nur die Männchen frei herumfliegen lassen, die Weibchen eingesperrt. Ich habe gehofft, dass die Männchen über die schützenden Steine fliegen und zum Haus meines Freundes finden würden, um sich dort ein Weibchen zu suchen. Ich habe 3 Jahre gewartet. Dann hatte ich endlich ein fremdes Weibchen auf meinem Dach. Und auf seinem Fußring stand der Name meines Freundes. Es klingt absurd, Das Schutzkomitee besitzt die hochwertigsten und neuesten elektronischen Spürgeräte, um jede Verbindung zwischen unserer Stadt und der Zweiten Welt zu verhindern. Und wir überlisten sie mit einem Trick, der ein paar Jahrhunderte alt ist. Und warum erzählst du mir das? Weil wir dich möglicherweise gefährden werden und weil ich dich warnen möchte. Wir gehen fort. Ihr wollt flüchten? Wir werden ausbrechen. Frager, kommst du mit? Dylan, was sagen Sie dazu? Ich bin ganz verzweifelt. Ich bin doch extra hierher gekommen. Es tut mir leid, dass du gekommen bist, aber ich konnte es nicht verhindern. Frager, komm mit. Wir könnten deine Erfahrungen dringend gebrauchen. Ich werde auch mitgehen müssen. Wenn du bleibst, musst du dir bald eine andere Wohnung suchen. Hier, so nahe bei uns, wird man dich mit uns in Verbindung bringen. Das würde dir das Schutzkomitee auch ohne jeden Beweis sehr übel nehmen. Aber wenn du bleibst, erlebst du vielleicht noch die beste Periode der Stadt. Ein Freund von mir, der hierbleiben will, ein Physiker, der bastelt seit einem Jahrzehnt am alten Atomkraftwerk herum. Er behauptet, er würde das Ding wieder in Gang bringen und Licht und Energie erzeugen. Man könnte vieles produzieren, was das Leben hier erleichtert. Und woher hat er den Kernbrennstoff? Hinter einer Mauer. Und ich bin sicher, dass sie noch nicht lange dort steht, hat er den Brennstoff hervorgehackt. Vielleicht eine eiserne Reserve des Schutzkomitees für irgendeinen Notfall, den ich nicht vorhersehen kann. Vielleicht aber nur eine ganz infame Falle. Ein hinterhältiger Trick, die endgültige Beseitigung dieser Stadt uns in die Schuhe zu schieben. Du befürchtest, dein Freund wird es schaffen, uns das Werk um die Ohren fliegen zu lassen? Ja, warum überprüfst du das nicht? Wie denn? Ich besitze dafür nicht genügend Kenntnisse. Nein, wir gehen fort. Wir haben lange genug gewartet. Auf ein Wunder, auf ein Einsehen von außen, auf irgendeine Veränderung. Seit einiger Zeit weiß ich, dass eine Veränderung nur von uns kommen kann. Nur von denen, die unter dem Zustand, den sie beklagen, am meisten leiden. Wir brechen aus. Mein Sohn soll den Planeten, auf dem er lebt, kennenlernen. Er soll nicht nur von ihm träumen. Und wie und wo wollt ihr gehen? Wir versuchen es jetzt mit Gewalt. Freunde von drüben werden uns erwarten und helfen. Alles ist vorbereitet. Der Zeitpunkt abgesprochen. Wir werden durchkommen. Komm mit, Frager. Und wenn man euch zurückschickt? Das werden sie nicht wagen. Das könnte den Handel gefährden, den keine Seite aufs Spiel setzen will. Man wird uns in die dritte Welt abschieben, vielleicht nach Afrika, vielleicht auch nur in eine Strafkolonie der Antarktis. Alles ist besser als dies hier. Da bin ich nicht sicher. Das ist der faule Standpunkt eines Mannes, der schon alles kennt, der sich gemütlich machen will. Der Frager soll für sich allein entscheiden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sicher ist der Ausbruchsversuch der Züchterfamilie berechtigt und wenn er glückt, werden viele folgen. Der Vorwurf des Jungen, ich sei aus der ersten Welt nur fortgerannt, um es mir bequem zu machen, ist nicht ganz falsch. Ich bin immer wieder durch das Haus gegangen, das ich mir angeeignet habe. Ich habe noch einmal alle Sessel durchprobiert, habe auf allen Liegen gelegen und alle Teppiche abgeschritten und meine Bibliothek betrachtet, die ich mir zusammengesucht habe. Hier kann ich noch ein gutes Jahrzehnt leben und mich auf eine Weise beschäftigen, die ich vielleicht Arbeit nennen werde, obwohl ich unter Arbeit über eine lange Zeit hinweg etwas verstanden habe, das man gemeinsam mit anderen für andere tut. Dieser Begriff ist mir seit langem ins Wanken geraten. Ich registriere noch Entsetzen, wenn vor meinen Augen ein Mensch umgebracht und gefoltert wird. Aber daneben ist eine ebenbürtige Gleichgültigkeit entstanden und Zufriedenheit darüber, dass ich Überlebenstaktiken entwickeln konnte, die mich bisher vor jeder wirklichen Gefahr ferngehalten haben. Tja, das ist das Alter. Die Verantwortung ist es. Ja, die Verantwortung. Ich sollte mehr davon haben. Willst du mitessen? Ich bin satt, aber es riecht so appetitlich. Ich habe Äpfel und Kräuter mitgebraten. Da ist ein Stück. Ich habe eine Bitte. Du musst mir was verraten. Ich muss? Du musst mir verraten, wie ich die Außerirdischen erreiche. Es muss einen Wellenbereich geben, eine ganz bestimmte Frequenz, auf der sie mich hören. Ja, so eine Art kosmische Postleitzahl, was? Lach nicht, ich meine es ernst. Ich will mich mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald ich hier raus bin. Ich will, verstehst du? Lach nicht so höhnisch. Ich will nur nachholen, was du versäumt hast. Ich muss aus denen herausbekommen, wie sie es geschafft haben, ihre Welt in Vernunft einzurichten. Sie müssen uns helfen. Aus Gründen intergalaktischer Seelsorge, was? Nein, nein, es gibt keine Lebenshilfe aus dem Kosmos. Gib mir die Frequenz, auf der ich sie erreiche, und überlasse es mir, was ich damit anfangen werde. Ich kenne keine Frequenz, wie ich keine Außerirdischen kenne. Jetzt lügst du. Nein, ich lüge nicht. Ich habe gelogen. Alles war Schwindel, Erfindung, blödsinnige Hoffnung. Das ist nicht wahr. Und deine Berichte, deine Bilder... Fälschungen, nichts als Schwindel. Du bist ein egoistischer, eigensinniger Greis. Du willst nur für dich behalten, was für uns alle von größtem Nutzen sein könnte. Ich bin vom Mars gekommen. An Bord zwei geisteskranke Piloten und ich. Plötzlich sind sie über mich hergefallen und da habe ich sie umgebracht. Das erfindest du, das hast du schon ganz anders erzählt. Ich habe sie umgebracht. Das war nicht schwer. Ich war ja gesund. Und dann bin ich ein halbes Jahr steuerlos auf die Erde zugetrieben. Weißt du, was einem da alles so durch den Kopf gehen kann? Das ist nur Raffgier. Du denkst, du könntest dein Wissen noch einmal ganz für dich allein ausnutzen. Ich habe die Leichen über Bord geschmissen, aber sie trieben neben mir her. Und von der Erde, da habe ich Meldungen gehört. Kriege, Chaos, Hunger, Sauerstoffmangel, Revolutionen. Und da habe ich einfach abgeschaltet. Weil du bequem und faul bist und hierbleiben willst und weil du mir nicht gönnst, dass ich ein anderes Leben will, musst du auch mir jede Hoffnung zerstören. Ich habe ihnen eine große Hoffnung konstruiert. Dass intelligente Wesen intelligent miteinander leben können, ein Beispiel und noch einmal ein Ziel für diesen dreckigen Planeten. Wahrscheinlich hast du nicht gefallen. Du warst ihnen zu schäbig. Ich werde ihnen beweisen, dass ich der richtige Partner für sie bin. Sie haben mich gefragt, was kann man ihnen denn abkaufen? Als wenn Vernunft käuflich wäre. Gier habe ich geweckt. Nichts als Gier. Kein einziger Gedanke, der auf uns alle gerichtet gewesen wäre. Du bist so dumm gewesen, ihr Wissen für uns auszunutzen. Und das willst du jetzt nicht zugeben. Du unterscheidest dich nicht von den anderen. Du bist genau wie sie. Ich habe diese Vorbilder völlig umsonst erfunden. Die blödeste Idee meines Lebens. Hör auf, mich auszulachen. Hör auf! Wie sie. Genau wie sie alle. Hör auf, sag ich dir! Ich schieß dir eine Kugel in deinen fetten Wanz, wenn du mir nicht sofort sagst, wie ich sie erreiche. Du bist genauso hoffnungslos. Nein, das war ein Unfall. Du Idiot. Ich hol Mutter. Sie wird dich wieder... Sie bringt dich wieder auf die Beine. Das muss sie doch können als Ärztin. Warte. Bleib hier. Das war ein Unfall. Komm her, ich muss dir was sagen. Die Frequenz? Na, du Idiot, ich kenne sie nicht. Hier, unter der letzten Rippe. Nimm ein Messer, wenn ich tot bin, schneide es auf. Ein Bonaufzeichner. Adresse, an die du senden sollst, ist eingraviert. Hast du mich... Und deine Straßenlaterne. Wer hat das Kraftwerk in Gang gebracht? Wir müssen weg! Nimm ein Messer. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war Ocke Dillens letzter Bericht. Einer Empfehlung der Europäischen Kulturkommission folgend müssen wir Sie bitten, Ihr Erinnerungsmerk auf das Handeln einiger verantwortungsloser Elemente zu richten, die ihren Eigennutz höher bewerteten als die Sicherheit, die uns allen die bekannten Status Quo-Verträge mit der Zweiten Welt gewährleisten. Wie Sie aus diesem Tondokument entnehmen konnten, ist es die eindeutige Schuld eines unfähigen Atomkraftwerkers, dass es die Stadt, deren Namen wir nie vergessen werden, heute nicht mehr gibt. Ocke Dillens letzter Bericht, Science-Fiction-Hörspiel von Jochen Zieh. Unter der Regie von Günter Sauer sprachen Gisela Claudius, Hans-Jörg Felmi, Alf Marholm und andere. Wir übernahmen eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1972.